WDR 5. Erlebte Geschichten. Ursulina Schüler-Witte, im Februar 1933 in Berlin geboren, wollte eigentlich Journalistin werden, entschied sich dann aber für ein Studium der Architektur. Dabei lernte sie Ralf Schüler kennen. Die beiden wurden nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Paar. 1966 gewannen sie den renommierten Wettbewerb für das Berliner Kongresszentrum, das spätere ICC Berlin. Laut Wunsch des Senats sollte es zum modernsten, größten und erfolgreichsten Kongresszentrum Europas werden. Umstritten war der Bau von Anfang an. Vor allem die hohen Baukosten von über 900 Millionen D-Mark ließen das ICC rasch zum Zankapfel der Berliner Politik werden. Den Volksmund inspirierte die futuristische Architektur zu Wortschöpfungen wie Kongressmonster oder Panzerkreuzer Charlottenburg. Wir hatten beide einen Zeichentisch in einem bestimmten Seminarraum. Da waren wir ungefähr zu 20 Mann, die dort zeichneten. Und mein Mann war ein besonders begabter Student, der seinen Kommilitonen sehr oft hilfreich zur Seite stand. Mir stand er insofern hilfreich zur Seite, weil ich mich schwer tat beim Radieren. Man zeichnete auf Transparentpapier in Tusche. Und wenn man einen Fehler gemacht hatte, musste man vorsichtig mit einer Rasierklinge diesen Tuschestrich wieder entfernen. Und da musste man eine gewisse Geschicklichkeit haben. Diese Geschicklichkeit habe ich zuerst nicht aufgebracht und habe öfter in mein Transparentpapier eingeschnitten. Und da Ralf Schüler das natürlich viel besser kann, rief ich immer, Herr Schüler, man siezte sich damals, was heute ja völlig ungewöhnlich ist, Herr Schüler, können Sie mir mal radieren helfen? Und während er mir denn meinen Strich wegradierte mit großer Geschicklichkeit, hat er mir dann immer noch einen oder anderen Tipp gegeben, wie ich meine Zeichnung noch etwas ausdrucksvoller gestalten könnte. Näher gekommen sind wir uns anlässlich eines unserer häufigen Seminarfeste. Das war so vergnüglich, dass ich ihn dann gleich zu meinem Geburtstagsfest eingeladen habe. Und von da an waren wir dann auch ein Paar. Wir haben dann auch viel zusammengearbeitet, zum Beispiel bei Wettbewerben in der Universität, die wir auch oft zum Beispiel im Café Schilling gemacht haben. Da haben wir uns bei einem Café hingesetzt und haben auf Papierservietten unsere Ideen dazu aufgezeichnet. Und mein Mann hatte ja wirklich ungewöhnliche Begabung, auch in technischer Hinsicht. Er war also perfekt eigentlich von Anfang an. Während ich auf dem technischen Gebiet nicht so perfekt war, aber er war doch durch meine etwas außergewöhnlichen Einfälle oder künstlerischen Ideen immer sehr überrascht und so haben wir uns sehr ergänzt. Als ich mein Diplom gemacht habe, gab es ganz schwer Positionen zur Anstellung. Ein Jahr lang zeichneten wir dann Möbel. Mein Mann hatte dann eine Serie von Möbel entworfen als Kontrapunkt zu dieser Nierentisch-Ära der 50er Jahre. Mit den schrecklichen, organisch kitschig geformten Möbeln hat er selber eine Möbelserie aufgelegt mit Stühlen, Tischen, Bänken, alles, was es gab. Und hat mich nach dem Diplom, weil ich nun keinen Job bekam, dazu animiert, bei ihm diese Möbel zu zeichnen. Das machten wir gemeinsam ein Jahr lang und bekamen dann das Angebot unseres Professors Bernhard Harmkes, bei ihm beide angestellt zu werden. Während dieser Zeit haben wir in den Urlaubszeiten Wettbewerbe gemacht. Der erste Wettbewerb war ein Wettbewerb für den U-Bahnhof Blissestraße, der sehr schön war, für den wir dann auch einen Sonderankauf bekommen hätten. Aber da wir nicht vorher die Grundsätze und Regeln für Wettbewerbe studiert hatten, haben wir den Fehler gemacht, dass wir teilgenommen haben, obwohl unser Professor in der Jury saß. Als man das feststellte, nachdem man die Umschläge geöffnet hat, sind wir also rausgeflogen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann ein Jahr später wiederum in unserem Urlaub rangesetzt und haben einen ausgeschriebenen Wettbewerb für das Messegelände gemacht. Es sollten die Messehallen ergänzt werden, sodass es einen geschlossenen Ring der Berliner Ausstellung gab. Und in diesen Ring sollte ein Mehrzweckgebäude für 4.500 Personen eingefügt werden. Während wir diesen Wettbewerb ausarbeiteten, waren wir zu Ende unserer Urlaubszeit noch nicht ganz fertig mit dem Entwurf. Wir brauchten also noch 3 Tage, um das Modell und unsere Beschreibung fertigzustellen. Wir riefen also bei Professor Hermkes an und baten ihn, den Urlaub verlängern zu dürfen. Wir würden dann diese verlorene Zeit gerne in Überstunden abarbeiten. Aber unser Professor, der nicht so charmant war als Arbeitgeber, wie er als Professor war, hatte uns das rundweg abgeschlagen und hatte voller Wut den Hörer aufgeknallt, als wir ihn um diese 3 Tage gebeten haben. Er erschien dann am nächsten Tag unangemeldet in der kleinen Wohnung meines Partners und sagte, es käme auf keinen Fall in Frage, dass wir verlängern. Wir müssten eben den Wettbewerb dann so abgeben, wie er nun gerade sei. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Es ist uns egal, welche Konsequenzen er ziehen würde. Das machen wir nicht. Wir machen unseren Wettbewerb fertig. Er dampfte dann wutschnaubend ab. Wir haben unseren Wettbewerb fertig gemacht. Das Modell auf dem Dach unseres ersten kleinen Autos, der sagenhaften sogenannten Ente, transportierend, haben wir dann dieses Modell und unseren Entwurf 10 Minuten vor Abschluss um Mitternacht beim Pförtner der Messe abgegeben. Kurze Zeit später tagte dann schon die Jury und wir haben tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Als die Nachricht kam, dass wir den ersten Preis gewonnen hatten, hatten wir uns aber vorher erkundigt bei dem Juryausschuss, wann man wohl fertig sei mit der Prüfung. Und da hieß es ja am folgenden Tag, also nicht an dem Tag, an dem es nachher tatsächlich veröffentlicht wurde, sodass mein Mann wohlgemut ins Kino ging, ins Cinéma Paris, und ich habe den Abend bei meinen Eltern verbracht. Dort kam dann das Telegramm an, herzlichen Glückwunsch, Ralf Schüler, Ursulina Witte, Sie haben den ersten Preis gewonnen. Das hat mich natürlich völlig nervös gemacht, dass ich das jetzt wusste und Ralf Schüler, mein Partner, nicht. Ich dachte, ich muss es ihm unbedingt sofort sagen. Es muss ihm sofort mitgeteilt haben. Daraufhin rief ich im Kino an und fragte, ob man nicht einen Herrn aus dem Publikum rausholen könne. Nein, das wäre natürlich völlig unmöglich, wie ich auf diese Idee käme. Ob man vielleicht etwas über die Leinwand flimmern lassen könnte. Man meinte, an der anderen Seite, da würde einer sich einen üblen Scherz erlauben. Also trommelte ich unsere Helfer bei dem Wettbewerb, die uns zeichneten oder bei der Statik geholfen hatten, zusammen. Und wir stellten uns dann vor das Kino hin, um ihn zu empfangen. Wir wollten allerdings so tun, als ob wir eine ganz schlechte Nachricht hatten und machten alle ganz traurige Gesichter, aber er hat das sofort durchschaut. Die Pressekonferenz tagte dann schon wenige Tage später. Wir waren natürlich sehr aufgeregt, das erste Mal mit der Presse, ahnten nicht, dass wir später mal 26 Ordner nur von Presseausschnitten nur vom ICC haben würden. Und außerdem stürzte an diesem Tag eine sowjetische Kampfmaschine in den Lietzensee und die Presse war am nächsten Tag nicht etwa voll mit unserem wunderbaren Wettbewerb, sondern widmete sich hauptsächlich diesem schrecklichen Unglück. Aber auf kleinen Nebenplätzen der Zeitung erschien dann auch unser Wettbewerb. Der Leiter der Jury hatte uns dann gesagt, man war überzeugt, dass diesen perfekt hergestellten Wettbewerb nur ein ganz großes Architekturbüro, man tippte da auf Orwell and Mevels aus New York, die so einen Entwurf hätten abliefern können. Schon bei dieser Pressekonferenz wurde gesagt, es sei wunderbar, man sei sehr zufrieden, aber man hätte überhaupt kein Geld, das Land Berlin hätte kein Geld und man wüsste auch überhaupt nicht, wann es jemals Geld dafür gäbe, diesen Entwurf zu realisieren. Aber im Laufe der folgenden 2 Jahre hat sich der Ruf nach einem internationalen Kongresszentrum immer mehr verstärkt, weil die Kongresshalle im Tiergarten mit ihren 1200 Plätzen einfach nicht mehr ausreichte. Und man entschloss sich dann doch, ein Kongresszentrum zu bauen. Daraufhin hat uns dann der damalige leitende Senatsbaudirektor Hans Müller zu sich nach Hause bestellt im Dezember 68 und uns gefragt, ob wir es uns denn zutrauen würden, unseren Entwurf auch zu realisieren. Schließlich hätten wir ja bis dahin noch gar keinen Bau gemacht. Wir sagten natürlich, selbstverständlich. Er fragte uns, ob wir gerne einen erfahrenen Architekten zur Seite gestellt haben wollten. Haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Weil wir meinten, dadurch würde unsere Entscheidungsbefugnisse doch sehr eingeschränkt werden. Gleich im Januar 1969 gab es dann ein Treffen mit dem damaligen Bausenator Hans Schwedler, der verkündete in großer Runde, dass Berlin nun auf jeden Fall so ein internationales Kongresszentrum bauen wolle. Also viel mehr als damals in der Ausschreibung für die Messehalle, wo es ein Mehrzweckraum war. Jetzt sollte es also ein internationales Kongresszentrum werden. Aber er wolle auf keinen Fall das Gebäude, das wahrscheinlich viel Geld kosten würde und das dann eine große Rolle in Berlin spielen würde, in der Pampa, wie er das Wettbewerbsgelände in der Jaffe-Straße nannte, gebaut wissen, sondern er wollte es an einem prominenten Ort haben, wo es die Berliner auch ständig sehen können. Daraufhin bekamen wir als ersten Auftrag die Untersuchung, unser Wettbewerbsmodell an verschiedenen Stellen angebunden an die Berliner Ausstellung zu platzieren. Wir untersuchten alle Grundstücke und unser Favorit war der Hammerskjöldplatz, weil man damit hätte wieder einen alten Entwurf aus den 30er Jahren von Pölzig-Wagner aufleben lassen können. Nämlich auf der Achse zwischen Sommergarten und Haus des Rundfunks war ursprünglich von Hans Pölzig ein Kongresszentrum geplant. Das kam aber damals wegen der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren nicht zustande. Wir wollten trotzdem auf diesem Platz bauen und wollten quasi diese Position dieses alten Entwurfs von Pölzig wieder aufnehmen. Das wurde uns vom SFB vermasselt, weil der SFB sagte, beim ersten Ramschlag würden sie ihren Sendebetrieb einstellen, weil sie nämlich noch keine schwingungsgedämmten Aufnahmeräume hatten. Und es blieb nach Untersuchung sämtlicher anderer Grundstücke nur dieses schmale Grundstück, damals ein Parkplatz zwischen Messedamm und Stadtautobahn, übrig. Dieses Grundstück war in jeder Hinsicht ungünstig. Erstens war es viel zu schmal, obwohl dann der Messedamm um 30 Meter nach Westen verschoben wurde, um das Grundstück etwas breiter zu bekommen. Blieb es ein schmales Grundstück. Außerdem war es ein Grundstück, das von Lärm umtost war. Auf der einen Seite Erztransporte auf der Eisenbahn und auf der anderen Seite auch Schwertransporte auf dem Messedamm. So einen Lärm kann man in einem Kongresszentrum, das inzwischen für 28 verschiedene Veranstaltungsarten geplant war, überhaupt nicht gebrauchen. Das heißt, wir mussten einen völlig neuen Entwurf machen. Es musste also in die Länge gebaut werden, ein schmales, langes Gebäude gemacht werden, das nicht seine Räume nebeneinander hatte, sondern die übereinander gestapelt werden mussten. Es war also ein völlig neuer Kongresshallentyp eigentlich auch zu schaffen. Und das Äußere des Gebäudes wurde dadurch geprägt, nicht etwa, wie vielfach behauptet wurde, weil wir nun eine weltraumaffine Architektur bauen wollten oder weil wir nun eine Hightech-Architektur verwirklichen wollten, nicht darum, sondern der reinen Zweckmäßigkeit geschuldet. Zum Beispiel mussten wir eine Haus-in-Haus-Konstruktion machen, zwei Konstruktionen getrennt voneinander für die Tragkonstruktion der Säle und für die Dachkonstruktion. Da wurde erreicht, dass der Lärm außen vor gehalten wurde. Unser Anliegen war natürlich auch die Funktion des Gebäudes, nämlich ein Gebäude für Kommunikation auch im Bauwerk darzustellen. Und das war am besten darzustellen durch Transparenz, nämlich Kommunikation basiert immer auf Transparenz. Das Gebäude, was man im Außen nicht ohne weiteres ansieht, ist innen ein sehr transparenter Bau. Wir haben zum Beispiel über dem Erdgeschoss keine abschließende Etagenabtrennung gemacht, sondern haben es seitlich geöffnet, sodass man sowohl die Konstruktion als auch den Luftraum bis hin zum oberen Foyer und Sälen verfolgen konnte. Es war der Anspruch des Landes Berlin, das größte und attraktivste Kongresszentrum zumindest von Europa zu bauen, wenn nicht weltweit. Als 1969 bekannt wurde, dass West-Berlin, damals waren wir ja noch eine geteilte Stadt, ein Kongresszentrum mit einem großen Saal für 5000 Personen bauen würde, wurde man auf der anderen Seite der Berliner Mauer, nämlich in Ost-Berlin, sehr nervös, weil man nicht über ein ähnliches Gebäude verfügte, weder in der DDR noch in Ost-Berlin. Und es gab ja zu dieser Zeit eine Art Konkurrenzsituation zwischen den beiden deutschen Staaten. Also beschloss man, alle Kräfte zusammenzunehmen, um ein ähnliches oder womöglich sogar ein besseres Bauwerk als das ICC zu errichten. In diesem Zusammenhang fällt folgende Episode. Als wir 1971 die Pläne so weit hatten, dass wir unseren großen 5000er Saal schon so weit konzipiert hatten, dass man sich damit beschäftigen konnte, dass eine exzellente Sicht erforderlich sei auf die Bühne. Da gab es eine Ausarbeitung eines Herrn Gellinek, der eine Arbeit geschrieben hatte für Sichtlinien in Theatern, dass man von jedem Platz aus exzellentes Sehen garantieren kann. Diese Garantie wollten unsere Bauherren auch haben. Man wollte also dieses Gellinek-Gutachten sich erstellen lassen. Nun gab es aber kaum noch Institute, die so etwas machen würden. Man musste also international ausschreiben. Für 250.000 D-Mark hätten wir es von der USA machen lassen können. In Belgien wurde es uns für 90.000 D-Mark angeboten und in anderen europäischen Städten ungefähr auch zu diesem Preis. Es war aber auch von uns aufgefordert worden, das Ostberliner Institut für die Technologie kultureller Einrichtungen. Und die boten die Erstellung dieses Gutachtens für 9.500 D-Mark an. Der Senat war genauso blauäugig wie wir und schlug voller Begeisterung zu und beauftragte dieses Institut mit der Erstellung dieses Gutachtens. Mein Mann, der aus Ostberlin stammte, aus Pankow, fand das wunderbar, dass wir auf diese Weise nach Ostberlin fahren konnten. Wir wurden nämlich Handelspartner. Wenn man Handelspartner mit der DDR war, hatte man große Einreiseerleichterungen. Wir nahmen also unsere wesentlichen Zeichnungen mit und marschierten beide zu dem Institut für die Technologie kultureller Einrichtungen in Ostberlin. Erzählten dort dem Institutsleiter, der uns mit großer Freundlichkeit empfangen hatte, alle Details über das ICC. Man sagte, ja, man wäre dazu fähig, diesen Auftrag durchzuführen. Am nächsten Tag geschah aber Folgendes, dass mein Mann einen Anruf im Büro bekam, in dem der Institutsleiter am anderen Ende war. Und er sagte, Herr Schüler, es ist was ganz Schreckliches geschehen. Ich traue mich es gar nicht zu sagen, Ihre Pläne sind weg. Ich habe das ganze Haus abgesucht, aber diese Pläne sind einfach nicht wiederzufinden. Mein Mann sagte, es ist doch überhaupt kein Problem. Wir bringen Ihnen die Pläne nochmal hin. Also wir gaben die Pläne ab. Das Gutachten wurde erstellt zu unserer vollsten Zufriedenheit. Soweit war alles gegessen. Aber ein paar Jahre später, im Jahr 76, rief dieser Institutsleiter wiederum bei uns an und sagte, ja, er hätte inzwischen solche großen Probleme mit der ostdeutschen Regierung, dass er die DDR verlassen wolle, aber dazu müsse er nachweisen, dass er hier in Westberlin einen Job bekommen würde. Eine sehr unwahrscheinliche Geschichte, die wir aber damals ziemlich unkritisch geglaubt haben. Mein Mann sagte, ist ja großartig, wir haben gerade ein Institut für die Kommunikation gegründet und er könnte bei uns genauso eine Stelle, wie er sie in Ostberlin hatte, auch bei uns einnehmen. Und so geschah es dann, dass dieser Institutsleiter trotz Mauer und trotz eigentlich allgemeinem Ausreiseverbot sich hier niederließ und bei uns Institutsleiter wurde. Und dann sagte er, jetzt kann ich Ihnen ja erzählen, was damals passiert ist. Am nächsten Tag, nachdem sie ihre Unterlagen gebracht hat, wurden sofort die Rollen beschlagnahmt und weggebracht. Er definierte nicht ganz genau, wohin denn nun eigentlich diese Zeichnungen gebracht wurden. Wir konnten da nur selber unsere Schlüsse ziehen. Und später waren wir dann gar nicht mehr so sehr erstaunt, als einige Details, die wir uns ganz speziell für das ICC ausgedacht haben, dann auch im Palast der Republik wiederzufinden waren. Ja, die Baukosten. Es gab einen Generalübernehmerwettbewerb, weil man das Gebäude von einem Generalübernehmer planen lassen wollte, um selber von der Bauherrenseite, also von der Seite des Landes Berlin, nicht zu sehr involviert zu werden. Hierfür wurde ein Bauübernehmerwettbewerb ausgeschrieben, den die neue Heimat gewonnen hat, und zwar indem sie die Baukosten für dieses Riesenhaus auf 320 Millionen D-Mark eingeschätzt hatte. dass diese 320 Millionen viel zu niedrig waren für so ein großes Gebäude, war eigentlich von vornherein klar. Mein Mann fragte den damaligen Bausenator, das ist doch ein viel zu niedriger Preis, dafür schaffen wir das Haus doch nie zu bauen. Wurde ihm geantwortet, ihr müsst noch sehr viel lernen. Hätten wir den richtigen Preis von Anfang an genannt, wäre das Haus nie gebaut worden. So geschah es dann, dass während der Bauzeit die Preise langsam immer angepasst wurden an den Preis, der eigentlich von vornherein notwendig gewesen wäre. Aber das hat dem Image des Hauses nicht gut getan, weil es hieß, schon wieder eine Kostenerhöhung für das Haus oder ein Fass ohne Boden. So wurde also der langsame Anstieg der Kosten auf das Dreifache des zunächst genannten, nämlich über 900 Millionen D-Mark, dann sehr kritisch von der Presse begleitet und vom Publikum auch. Aber es war gar kein teures Bauwerk. Nämlich für diese 910 Millionen wurde ein Haus von 850.000 Kubikmetern gebaut. Das bedeutete, dass für den Kubikmeter nur ein Preis von etwa 1.100 D-Mark gezahlt wurde, was absolut akzeptabel und keineswegs übertrieben war. Ja, beim Bau des ICC Berlin sind wir für die Fertigstellung sehr früh festgelegt worden. Und zwar nicht nur auf das Jahr, auf den Monat, sondern auf den Tag genau mussten wir aus dem Grunde fertig sein, weil die Kongresse natürlich Jahre vorher schon gebucht werden. Und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn man solche Buchungen hätte rückgängig machen müssen. Am 2. April 1979, als wir pünktlich fertig waren, wurde das ICC in großer Besetzung eröffnet. Natürlich waren die eingeladenen höchste Prominenz. Es war nicht nur die Berliner Prominenz vom Bürgermeister und der Präsident, Walter Scheel war das damals, sondern es waren auch alle Stadtkommandanten, die damals eine wichtige Rolle in West-Berlin spielten. Und jegliche Prominenz, zum Beispiel war auch Ephraim Kishon einer der Redner. Und während Ephraim Kishon sich das Thema Kosten des ICC herauspickte und darüber ironische Giftpfeile verschoss, ging Walter Scheel davon aus, dass das Haus so stabil sei und so lange halten würde, bis die Cheops-Pyramiden schon längst verwittert seien. Sein Optimismus in Gottes Ohr. Panzerkreuzer Charlottenburg. So ist das heute unter Denkmalschutz stehende Internationale Kongresszentrum Berlin, ICC, genannt worden. Dazu die Architektin Ursulina Schüler-Witte, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Sabine Jäger. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.